Mama, darf ich eine Geschichte erzählen? Tu's. Wir sind ganz Ohr. Neulich, fragte unsere Lehrerin, wenn ich sage, ich wasche mich, du wäschst dich, er wäscht sich, welche Zeit ist es? Ich antwortete, am Morgen natürlich. Er erzählt gern Witze, ganz wie der Vater.